Kundgabe 6334. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.08.1955. Wirken des Satans, erster Teil. Alle werdet ihr von den Mächten der Finsternis bedrängt. Denn wo Finsternis ist, dort haben sie schon ihr Machtbereich und geben es nicht auf. Und wo Licht ist, dort suchen sie, dieses zu verlöschen und ihr Reich zu vergrößern. Wo Licht ist, wenden sie alle ihre Kräfte und Verführungskünste an und sie täuschen auch selbst Licht vor, um die Menschen zu sich zu locken und vom Licht aus den Himmeln abzuwenden. Der Satan hat große Macht in dieser Zeit des Endes. Und darum ist auch die Verwirrung übergroß, die unter den Menschen Platz greift. Sie werden hin und her gerissen von Zweifeln und falschen Lehren, und nur wer ernsthaft nach der Wahrheit trachtet, wem es ernstlich darum zu tun ist, in der Wahrheit zu stehen, dem wird sie auch werden, weil ich selbst dem nahe bin und ihn nicht dem Irrtum anheimfallen lasse. Ich lasse aus der Höhe mein Licht strahlen zur Erde. Und in diesem Lichtschein holen sich zahllose Seelen die Kraft, die ihnen mangelt. Es sind dies vor allem die Seelen des jenseitigen Reiches, die von jenem Lichtschein angezogen werden und immer Kraft empfangen, die sie wieder zur erlösenden Tätigkeit im geistigen Reich verwenden. Und so bedeutet jeder Lichtstrahl aus der Höhe Hilfe zur Erlösung des noch zum Teil in der Finsternis weilenden Geistigen und also auch Lösen dessen von meinem Gegner. Er verliert also ständig an Anhang dadurch, dass mein Liebelicht zur Erde herniederstrahlen kann, dass es dort angenommen wird von mir ergebenen Erdenkindern. Es ist dies verständlicherweise nun der Plan und das Bestreben meines Gegners, dieses Licht zu verlöschen. Die Menschen auf der Erde, die es entgegennehmen, entweder daran zu hindern, also sie so zu beeinflussen, dass sie sich von mir ab und wieder der Welt zuwenden, oder, so ihm dies nicht gelingt, ein Nebenlicht aufflammen zu lassen, an dem das sanfte Licht aus der Höhe an Leuchtkraft verliert, weil das Blendlicht grell aufblitzt und die Augen schwächt, so dass sie nicht erkennen den Ausgang jenes Lichtes. Doch es besteht die Gefahr, dass die Menschen dem Blendlicht schneller zustreben und über das sanfte Licht aus der Höhe hinwegsehen. Und das bezweckt mein Gegner, denn er hasst mich und er will seinen Anhang nicht an mich verlieren. Ein ungewöhnlicher Kampf wütet in dieser Endzeit überall dort, wo sich ein Born erschlossen hat, dem das Lebenswasser entströmt, wo die Seelen Gesundung finden, wo der Weg zu mir deutlich ersichtlich ist. Dort sind die finsteren Kräfte ganz besonders tätig im Auftrag meines Gegners. Und immer werden sie versuchen, das Gleiche vorzutäuschen, was ich zum Heile der Menschheit geschehen lasse. Immer wird mein Wirken zum Heile der Menschen Nachahmung finden, die von der Gegenseite in Szene gesetzt wird, um die Menschen zu irritieren, um Verwirrung zu stiften, doch zu erkennen sind von denen, die rein und lauter sind und nur die Wahrheit anstreben. Was auch geschieht von Seiten meines Gegners, es wird ihm nicht gelingen, mein Licht zum Erlöschen zu bringen. Denn die lichtvolle Welt schützet alle, denen mein Licht aus der Höhe zuströmt, weil erhöhtes Wirken meinerseits in der Endzeit dringend nötig ist. Doch die Menschen selbst müssen es wollen, dass ich sie schütze, weil sie dadurch meinem Gegner es unmöglich machen, bei ihnen Eingang zu finden. Die Menschen selbst müssen nur nach der reinen Wahrheit verlangen, und nimmermehr wird das Licht verlöscht werden können, das ihnen von oben leuchtet. Denn sein Schein wird ihre Herzen erhellen, so dass sie klar erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Amen.